Großen Zeiten rutschen wir entgegen. Blutbeflügelt rauscht die Fantasie. Bald floriert die Seilerindustrie und der Sport, Proleten umzulegen. Wenn die Stunde kommt, wenn Köpfe rollen, wenn es losgeht, ganz legal, na klar, wird dann Hitler etwa bremsen wollen? Nein, nicht wahr?